Ben wartete schon im Garten, als die beiden Mädchen in ihren schönsten Sommerkleidern zu ihm stießen. Nun bemerkten sie den großen Flechtenkorb, den er über dem Arm hängen hatte. Er lächelte, als er den fragenden Blick der beiden sah. Mr. Sikorski hat leider abgesagt. Ich dachte, damit der Nachmittag nicht ganz ins Wasser fällt, könnten wir vielleicht ein Picknick machen. Es ist so schönes Wetter heute. Da hast du recht. Eine gute Idee. Meinst du nicht, Marianne? Warum kann Mr. Sikorski nicht? Hat er das gesagt? Ja, er musste dringend zurückreisen. Er hätte noch Geschäfte zu erledigen, die keinen Aufschub duldeten. Aber seltsam ist das schon. Ich wollte ihm eigentlich nochmal für gestern Abend danken. Das habe ich für euch erledigt, als er heute Mittag fuhr. Musstest du denn heute Nachmittag nicht arbeiten? Nein. Du schwindelst, Ben. Ich habe dich aus dem Fenster beobachtet. Du warst fast die ganze Zeit im Garten. Du hast mich was? Ich meine... Was ist los, Ben? Sag es uns. Na gut, ihr habt gewonnen. Ich kann eben nicht gut lügen. Wir merken sowas sofort. Mr. Horowitz wollte unbedingt verhindern, dass ihr euch mit Sikorski trefft. Er meinte, der Mann wäre gefährlich. Gefährlich? Und warum hat er mir dann gestern Nacht geholfen? Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall wollte Mr. Horowitz nun zu dem Treffen im Gasthof gehen. Das Ganze kommt mir sehr komisch vor. Ja, wir holen jetzt die Fahrräder und fahren dahin. Wie geplant. Besitzt du auch ein Rad, Ben? Nein. Dann fährst du mit meinem und ich setz mich hinten drauf. Auf einem Mädchenrad? Du kannst natürlich auch laufen. Es liegt ganz bei dir. Ist schon gut.